Weiber, sagt er, und er hatte eine großartige Stimme. Ich befehle euch im Namen des Herrn, gebt sie frei. Janet rannte auf ihn los, sie war schon halb verrückt vor Angst und klammerte sich an ihn und bat ihn um Christi willen, sie von den Klatschbasen zu retten, und die, für ihr Teil, erzählten ihm alles, was sie wussten, und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Weib, sagte er zu Janet, ist das wahr? So wahr der Herrgott mich sieht, sagt sie. So wahr der Herr mich erschaffen hat, kein Wort davon. Bis auf das Kind, sagt sie, bin ich mein Lebtag ein ehrbar Weib gewesen. Willst du, sagt Mr. Solis, im Namen Gottes hier vor mir, seinem unwürdigen Diener, dem Teufel und seinen Werken abschwören? Nun, es scheint, dass sie, wie er das so fragte, zu grinsen anfing, so dass alle, die es sahen, es mit der Angst bekamen, und man konnte ihre Zähne im Munde nur so klappern hören. Aber da half ihr nun gar nichts. Für das eine oder andere musste sie sich entscheiden, und Janet hob die Hand hoch und schwur vor ihnen allen dem Teufel und seinen Werken ab. »Und jetzt«, sagt Mr. Solis zu den Gevatterinnen, »macht, dass ihr nach Hause kommt, alle miteinander, und betet, dass Gott euch verzeihen möge.« Und er reichte Janet den Arm, ob sie auch wenig mehr als ihr Hemd anhatte, und führte sie durch das ganze Dorf bis an ihr eigenes Haus, wie eine richtig große Dame. Und ihr Lachen und Weinen war ein Skandal, wert, dass man ihn hörte. In jener Nacht gab's viele ernste Leute, die mit ihrem Gebet gar nicht fertig werden konnten. Als dann aber der Morgen kam, überfiel die ganze Gemeinde Ballweary eine solche Furcht, dass die Kinder sich versteckten und selbst die Mannsbilder nur hinter der Haustüre hervorzugucken wagten. Denn da kam Janet das Dorf hinunterspaziert, sie oder doch ihr Ebenbild, das konnte kein Mensch wissen, mit ganz schiefem Hals und dem Kopf auf der einen Seite wie jemand, der gehängt worden ist, und mit einem Grinsen ums Maul wie eine nicht hergerichtete Leiche. Mit der Zeit gewöhnten sich die Leute ja daran, und einige starrten ihr sogar ins Gesicht, um herauszubekommen, was mit ihr los wäre. Aber von dem Tage an konnte Janet nicht mehr wie eine christliche Frauensperson reden, sondern schnatterte und klapperte mit den Zähnen, als hätte sie ein paar Scheren im Maul. Und auch der Name Gottes kam von da an nicht mehr über ihre Lippen. Manchmal, da versuchte sie es ja, ihn auszusprechen, aber es ging nicht. Die Leute, welche das meiste wussten, redeten am wenigsten. Niemals aber gaben sie dem Ding da den Namen Janet McClure. Denn die alte Janet, so wie sie's erzählten, briet bereits in der tiefsten Hölle. Aber der Herr Pastor war nicht zu belehren und nicht zu halten. Er predigte von nichts anderem als von der Grausamkeit der Leute, die der Janet einen Schlagfluss verursacht hätten, ja? Er schlug die Kinder, die sie neckten, und noch in derselben Nacht holte er sie hinauf ins Pfarrhaus und wohnte mit ihr da ganz alleine unter dem Hanging Shaw. Nun, die Zeit ging vorüber und die Müßigeren unter uns fingen an, leichtfertiger von der ganzen schwarzen Angelegenheit zu denken. Von dem Herrn Pastor hatte man eine gute Meinung, immer noch saß er bis spät in die Nacht bei seiner Schreiberei, ja? Die Leute konnten bis 12 Uhr den Schein seiner Kerze über dem Dulfluss sehen. Er schien mit sich selbst auch noch genauso zufrieden und so selbstsicher wie zuvor, wenn auch jedermann sehen konnte, dass er abmagerte. Und Janet kam und ging, und hatte sie früher nicht viel geredet, so hatte sie jetzt Grund genug, um noch weniger zu schwatzen. Aber sie war schauerlich anzusehen, und um den ganzen Ballweary Pfarracker hätte keiner ihr über den Weg laufen mögen.